HR Info. Wissenswert. Es ist viel Aufbruch in der Welt im doppelten Wortsinn. Krieg, Flucht, Vertreibung. Die, die flüchten müssen, bauen auf Ankunft. Irgendwo in einem neuen, hoffentlich gelobten Land. Sie haben nicht viel im Gepäck, diese Menschen, aber zwei Dinge nehmen sie alle mit. Die Hoffnung und ihre Musik. Mit seinen Pop-Stories erklärt Klaus Walter die Welt aus der Perspektive der Popmusik. Heute in HR Info wissenswert. Exodus, Flucht und Aufbruch in ein neues Land im Spiegel der Musik. Mein Name ist Heike Liesmann. Migration ist ein Prinzip des Lebens, schon immer. Nicht erst heute wandern Menschen, wandern Pflanzen und Tiere und siedeln sich neu an. Aber auch unsere Waren wandern und eben die Musik. Der wohl berühmteste Song, der einen Aufbruch beschreibt, ist Bob Marleys Exodus. Bob Marley propagierte damit die Rückkehr der Sklaven ins gelobte Land Afrika. Sein Exodus ging um die Welt. Mittlerweile wandert Musik oft in Sekundenschnelle per Mausklick über den Ozean. Der Musikjournalist Klaus Walter beschreibt, wie das Thema Flucht seinen Nachklang in der Musik findet. Denn Musik lebt von eingewanderten Einflüssen, Musik integriert und Musik macht all das selbst zum Thema. Ghana, Somalia, Côte d'Ivoire, Syrien. Manchmal reicht es, die Namen von Ländern zu nennen, um Bilder entstehen zu lassen. Hier sind es Bilder von Menschen, die raus wollen aus ihren Ländern oder raus müssen. Migration heißt der Song der umherschweifenden Produzenten aus dem Herbst 2014. Er nimmt die Stimmung des Jahres 2015 schon vorweg. Migration in der Popmusik hat eine lange Geschichte. Oder anders gesagt, ohne Migration keine Popmusik. In 1945 wurde Rum and Coca-Cola in der geklauten Version der Andrews Sisters binnen weniger Wochen ein Riesenhit. Millionen von Exemplaren wurden verkauft und es folgte ein halbes Dutzend Coverversionen von anderen Künstlern. Sagt Michael Eldridge. Der amerikanische Literaturprofessor ist Autor von Calypso Craze, einer Chronik des Calypso-Sounds, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts von der Karibik aus um die Welt ging. Geklaut ist die Version der US-amerikanischen Andrews Sisters, weil das Original des Songs aus Trinidad stammt. Wahrscheinlich wussten die wenigsten westlichen Hörer, dass Rum and Coca-Cola von einem Calypso-Künstler aus Trinidad stammte, Rupert Grant, der unter dem Namen Lord Invader auftrat. Der Song war so erfolgreich, obwohl er nicht im Radio gespielt wurde, weil er moralisch bedenklich war, weil er den Genuss von Alkohol propagierte und weil er Schleichwerbung machte für Coca-Cola. Schon in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts machen wohlhabende Nordamerikaner gerne Urlaub in der Karibik. Im Zweiten Weltkrieg kommen die Yankees aus militärischen Gründen nach Trinidad. Dort lernen die Soldaten den Calypso kennen. Zwecks Truppenbetreuung werden auch Entertainer aus der Heimat eingeflogen. Einer davon, ein Komiker namens Maury Amsterdam, hört Rum and Coca-Cola, er ändert den Text und der Song landet bei den Andrews Sisters. Die weißen Schwestern passen das Lied dem US-Geschmack an und landen den bis dato größten Calypso-Hit. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Wahrscheinlich wussten die wenigsten, was sich hinter der fröhlichen Fassade von Rum and Coca-Cola verbirgt. Ein Lied über die Verwerfungen der Sexualökonomie in Trinidad. Verwerfungen, hervorgerufen durch die Anwesenheit von US-Soldaten auf der Karibikinsel. Die Yankees überschwemmen das Land mit Dollars und verwöhnen die karibischen Frauen mit Rum and Coca-Cola. Und die machen ihnen im Gegenzug einen besseren Preis. Working for the Yankee Dollar. Es geht um Prostitution und Ausbeutung. Und die Musik? Spiegelt sich im Calypso die Geschichte der Ausbeutung des Südens durch den Norden? Yes and no. A few Americans made a lot of money off of Calypso, but there were many, many others, record companies. Ja und nein. Ja, viele Amerikaner haben viel Geld gemacht mit Calypso und viele haben es versucht und sind gescheitert. Nur ganz wenige Leute aus Trinidad und Tobago haben vom Calypso-Boom profitiert. Das sorgt dort bis heute für eine gewisse Verbitterung und bestätigt die alte Geschichte: Weiße Musiker beuten schwarze Musiker aus, der Norden profitiert vom Süden. White people appropriating black culture and the North stealing from the South. Viele Calypso-Songs aus Trinidad und Tobago stammen aus der Zeit der Sklaverei und prangern die Kolonialherren an. Diese wiederum zensieren die Lieder und geben ihnen andere, unverfängliche Texte. Beim Transfer auf den US-Markt geht so manches an sozialer Sprengkraft verloren. Der Export von Calypso auf den deutschen Markt zur Zeit des Nationalsozialismus funktioniert dagegen überhaupt nicht. Leider, vielleicht wäre manches anders gelaufen. Der Schriftsteller Franz Dobler erzählt die Geschichte. Noch vor Reggae, Mambo und anderen Stilen war Calypso die erste tropische Musik, die von einer kleinen Insel aus weltweiten Erfolg hatte. Eine US-Militärbasis, die dort während des Zweiten Weltkriegs errichtet wurde, fungierte als Verstärker. Und die Andrew Sisters landeten 1945 mit dem Lord Invader Cover Rum and Coca-Cola den ersten Calypso-US-Hit. Auf dem Nährboden eines vielfältigen Völkergemischs mit Einflüssen von Afrika bis Indien war der Sound Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Die aus Ölfässern gebauten Steel Drums gehören ebenso zum Markenzeichen wie eine Textkultur, die nicht nur auf schlüpfrigem Gebiet mit Rhythm and Blues mithalten konnte. Wenn der 1941 zum Calypso des Jahres gekürte Song von The Mighty Destroyer in Deutschland Airplay bekommen hätte, hätten später vielleicht ein paar Deutsche weniger behauptet, nichts gewusst zu haben. Sein Hit hieß Adolf Hitler. Hitler thought to be advantageous, would have assisted him to be victorious. And when he signed a pact with Soviet, Poland would be easier to get. 1941 warnt der Calypso des Jahres die Welt vor diesem verrückten Mann aus Deutschland, vor Adolf Hitler. Es singt The Mighty Destroyer. Ausgerechnet ein Mann, der sich der mächtige Zerstörer nennt, besingt einen der mächtigsten Zerstörer der jüngeren Geschichte. Der Siegeszug des Calypso in Europa beginnt erst rund 10 Jahre nach Hitlers Ende. Und es sind keine politischen Lieder, die in den Hitparaden landen. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. Mit Island in the Sun weckt Harry Belafonte 1957 das Fernweh nach den Sonneninseln der Karibik und kurbelt damit den Tourismus an. Aber nicht alle haben Spaß an Island in the Sun. Calypso and people never wasn't so conscious about Africa and where them roots come from. Im Calypso waren sich die Leute noch nicht so bewusst über Afrika und über ihre Wurzeln. Aber dann kam der Reggae und sprach über Afrika und Schwarzsein auf militante Art. Das waren andere Texte als Island in the Sun. Sagt einer, der es wissen muss. Schließlich hat Bob Marley selbst viele dieser anderen Texte geschrieben und weltweit populär gemacht. Exodus, Bewegung der Kinder Jahs. Wenn ihr das Licht Jahs seht, dann ist alles, wie es sein soll. Öffnet eure Augen und seht nach innen. Seid ihr zufrieden mit dem Leben, das ihr führt? Wir wissen, wohin wir gehen. Wir verlassen Babylon. Wir ziehen in das Land unseres Vaters. 1977 propagiert Bob Marley mit seinen Wailers den Exodus, den Aufbruch ins gelobte Land, das Land unseres Vaters. Mein Ziel ist die Einheit Afrikas. Wir sind Rastas. Erst durch den Sklavenhandel sind schwarze Menschen in den Westen gekommen. Unsere Wurzeln liegen in Afrika. Und dahin wollen sie zurück, die Kinder Jahs, zurück nach Afrika. Die Kinder Jahs glauben an die Göttlichkeit des äthiopischen Kaisers Haile Selassie und sind Rastafari. Jah und Rastafari, beide Begriffe sind abgeleitet vom Prinzennamen Haile Selassies. Lijah Rastafari Mekonnen. Und warum glauben so viele Menschen in Jamaika und dem Rest der Welt an die Göttlichkeit Haile Selassies? Das liegt an Marcus Garvey, dem Gründer der Bewegung Back to Africa. In den 1920er Jahren prophezeit der in die USA ausgewanderte Jamaikaner Marcus Garvey ein historisches Ereignis. Die Krönung eines schwarzen Königs in Afrika. Und dieser schwarze König, so sagt es der an der christlichen Bibel angelehnte Rasta-Glaube, dieser erste schwarze König Afrikas ist der Messias, der wiedergekehrte Gott auf Erden. Tatsächlich wird Haile Selassie 1930 zum Kaiser von Abessinien gekrönt und avanciert so zum Messias der Rastas, auch zum Messias von Bob Marley. Wenn er dann kommt, dann wird er der König der Könige sein, der Gott der Götter, der Löwe von Juda. Und wir schauen nach Äthiopien und da ist er. Der Kaiser Haile Selassie. In unzähligen Reggae-Songs wird Haile Selassie gepriesen und die Rückkehr nach Afrika beschworen. Die Kindeskinder der einst von Afrika verschleppten Sklaven wollen raus aus dem verhassten Babylon. Babylon steht für alle Laster des Westens, für das Sklavenhändlersystem mit Namen Kapitalismus. Und sie wollen an ihren Sehnsuchtsort, ein vereintes Afrika. Afrika, unite! Afrika, vereinige dich, weil wir Babylon verlassen und in das Land unserer Väter gehen. Wir sind die Kinder des Rastaman. Drum, Afrika, vereinige dich, weil die Kinder nach Hause wollen. Halten wir fest, die Geschichte der Reggae-Musik ist die Geschichte von zwei gegenläufigen Migrationsbewegungen. Nach Afrika wollen wir gehen, propagiert Count Ossie, einer der Pioniere des Roots Reggae. Die gewaltsame Verschleppung von Sklavinnen und Sklaven aus Afrika nach Amerika ist Thema von zahllosen Songs, nicht nur im Reggae. Hier die Gruppe Singers and Players aus dem Jahr 1982. We were coming from the African continent, coming from the African continent. Wir kamen vom afrikanischen Kontinent in einem großen Handelsschiff, es war wie ein Kerker, wir wurden zusammengepfercht wie Sardinen in der Dose. Das Schiff war überladen, also warfen sie einige von uns über Bord. Jahrhunderte nach den Verbrechen durch die Sklaverei gehen Menschen aus Afrika wieder über Bord und sterben im Mittelmeer, diesmal bei dem Versuch, Europa zu erreichen. Für die aktuellen Fluchtkatastrophen haben die Goldenen Zitronen schon 2006 die passenden Worte gefunden. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, gebe ich meine letzte Mittel her, Mittel her, Mittel her. Und es zieht mich, weil ich dringend muss, dringend muss, dringend muss, immer über den Bosporus, Bosporus. Seine letzten Mittel gibt er her, um ans Mittelmeer zu kommen. Aber wie kommt er über dieses Mittelmeer? Über euer scheiß Mittelmeer käme ich, wenn ich ein Turnschuh wär. Oder als Flachbildscheiß, ich hätte wenigstens einen Preis. Waren wandern ungehindert um den Globus, Menschen ertrinken im Meer. Wenn ich ein Turnschuh wäre, der Song der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen von 2006, ist also schon fast 10 Jahre alt und klingt doch wie der Soundtrack zur Gegenwart. Dazu Schorsch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitronen und renommierter Theaterregisseur. Als der Text 2006 entstand, war die sogenannte Flüchtlingssituation eigentlich schon eine vergleichbare. Damals sprach man von der Festung Europa, die sich abschottete mit immer höheren Zäunen um ihren Schengener Ökonomieraum. Es gab und gibt diese spanischen Exklaven in Nordafrika, in Marokko, in Ceuta und Melilla, auch vergleichbare Bilder aus dem Mittelmeer gab es bereits oder wie Leute versucht haben, in Spanien an die Küste zu kommen und so weiter. Und wir haben dann damals diese Metapher der Exotik und der Versuch, sozusagen übers Mittelmeer zu kommen, auf der Basis dieses Schlagertextes probiert. Ja, für eine Fahrt ins Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, gebe ich meine letzten Mittel her. Ja, 1955 erlebt die Bundesrepublik das sogenannte Wirtschaftswunder und viele Deutsche träumen von einer Reise in den Süden, diesmal in friedlicher Absicht. Diesen Wunsch gießen Friedel Hensch und die Zypris in einen Hit. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer gäbe ich meine letzten Mittel her. Gut 50 Jahre später wünscht sich der Protagonist bei den Goldenen Zitronen, ein Turnschuh zu sein. Dann käme er besser nach Europa rein. Über das Mittelmeer. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, gebe ich meine letzte Mittel her, Mittel her, Mittel her. Im Sommer 2015 nehmen die Goldenen Zitronen den Turnschuh-Song noch einmal neu auf. mit englischem Text. Wir haben eine englische Version zu dem Stück probiert. Erstmal, weil wir natürlich verstanden haben, dass dieses Thema leider ähnlich modern ist, wie als das Stück entstanden ist. Und das wird anscheinend auch noch so weitergehen. Dann ist es so, dass das natürlich ein globalisiertes Thema ist. Die Idee war, einen Text zu machen, der davon berichtet, wie einfach es für Waren sein kann, über Grenzen zu kommen, wo Menschen dieselben Wege nehmen wollen und dabei im Meer krepieren. Waren wandern ungehindert um den Globus, Menschen krepieren im Meer. Da ist es nur logisch, das Desaster in der Sprache zu adressieren, die weltweit am besten verstanden wird. Der Turnschuh wird zum Sneaker, das Stück von den goldenen Zitronen wird ein Song in englischer Sprache. Und sie drehen ein neues Video dazu. Darin sehen wir die schöne moderne Arbeitswelt mit viel weiß und spiegelblanken Oberflächen, bevölkert von schönen jungen Menschen. Allerdings, es sind schöne junge Menschen of color. Schwarze, gelbe und braune bevölkern die Meetings und bekleiden Spitzenpositionen. Den eingeborenen Weißen bleiben nur noch untergeordnete Jobs. Schorsch Kamerun, der Sänger der Goldenen Zitronen, vermakelt eine Luxuswohnung an ein junges Migrantenpaar. Bandkollege Ted Geier gibt den Chauffeur. So kommentiert das Video gleich zwei gängige und vermeintlich widerstreitende Positionen in der aufgeheizten Fluchtdebatte. Einerseits die Angst vor der angeblich drohenden Überfremdung, andererseits die liberal daherkommende, quasi nationalökonomische Argumentation, die sagt: Wir brauchen Zuwanderung für unsere Wirtschaft. Eine Rhetorik, die auch schon mal ein wertvolles von einem weniger wertvollen Flüchtlingsleben unterscheidet. Im Video der Goldenen Zitronen zu If I Wear a Sneaker gibt es einen Ausschnitt aus fingierten Fernsehnachrichten. Darin berichtet eine dunkelhäutige Reporterin: Vor eineinhalb Jahren ertranken 15 Flüchtlinge bei dem Versuch, schwimmend die Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Ceuta zu überqueren. Auf diesem Video ist zu sehen, wie die Flüchtlinge von Grenzpolizisten mit Gummigeschossen und Tränengas beschossen werden. Auch eineinhalb Jahre später weigern sich die Behörden, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. I could cross your shitty western sea as a sport your flat screen TV. Wouldn't matter what shape or size, it even have a price. Damals sprach man von der Festung Europa. Damals, sagt Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen und meint die Jahre 2005 und 2006. 10 Jahre später ist sie wieder da, die Festung Europa. Wichtig ist es vor allem, dass wir aus Europa eine Festung bauen, wo es vor allem darum geht, dass die EU-Außengrenzen ganz genau und dicht gesichert werden, kontrolliert werden. So die österreichische Innenministerin Johanna Mikl-Leitner im Oktober 2015. Komm näher, wir können so nah sein. Was du auch denkst, es ist ein Wert, nicht ein Geschenk. Der Raum ist hier, bei mir, in meinem Haus, nicht vor der Tür. Der Duft nach Sand und in den Augen die alte Angst, wo du noch kämpfst hinter dem Meer. Komm her, hierher, in die Festung Europa. Von der Festung Europa singt die Gruppe Brockdorf Klanglabor 2012 und beschwört am Ende des gleichnamigen Songs eine Vision aus längst vergangenen Tagen. Brockdorf Klanglabor zitieren einen Klassiker von Kraftwerk. Europa Endlos ist das Eröffnungsstück des Albums Trans-Europa Express. Und damit formuliert die Düsseldorfer Band ihre Utopie von einem endlosen Europa, von einem Europa ohne Grenzen. 1977, da ist Europa noch geteilt durch einen eisernen Vorhang. 38 Jahre nach Europa Endlos werden an europäischen Grenzen wieder Mauern und Zäune aus Stacheldraht hochgezogen. Hilf mir, dass mein Sturm sich legt, dass meine Flucht endet und weicht. Leih mir einen Mantel, einen Weg, dass mir eine Richtung bleibt. Und halt mich warm mit deinem Feuerlicht. Und halt mich warm und vergiss mich nicht. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Wenn ich nicht schaff, werde ich zur Last. Such einen Platz in deinem Quartier. Und nicht, was du gespart hast, nur etwas halt in dem Dickicht. Hilf mir, dass mein Sturm sich legt, dass meine Flucht endet, singt Herbert Grönemeyer aus der Perspektive des Flüchtenden, des ungebetenen Gastes, wie es im Text heißt. Feuerlicht heißt der Song und ist Grönemeyers Beitrag zu Kein Mensch ist illegal. Unzählige Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Umweltzerstörung und Repression an den EU-Außengrenzen oder dem Weg dorthin gestorben. Und diejenigen, die die Odyssee schaffen, treffen auf der einen Seite auf eine Willkommenskultur und auf der anderen Seite auf anhaltende politische Fehltritte, rassistische Übergriffe und Brandanschläge. Deshalb war die Idee der Compilation sozusagen eine Mischung aus Herzensangelegenheit und einer politisch und humanistisch geprägten Motivation. Sagt Timo Löwenstein von der Plattenfirma Unter Scharfen Records. Er ist einer der Initiatoren von Kein Mensch ist illegal. 36 Songs auf zwei CDs sind zusammengekommen. Dabei sind Stars wie Farin Urlaub von den Ärzten, Jan Delay, Kraftklub und Tokotronic. Ausnahmslos jeder angefragte Künstler wollte Teil des Samplers sein. Renommierte und engagierte Künstler wurden teilweise aus eigener Initiative auf das Projekt aufmerksam und haben uns, also Unter Scharfen Records, die Unterstützung zugesagt. Die Resonanz war so umwerfend, dass aus einem geplanten Tonträger direkt zwei prall gefüllte CDs wurden. 100% der Einnahmen gehen zu gleichen Teilen an Pro Asyl e.V. und an das Netzwerk Kein Mensch ist illegal. Das gilt auch für KIZ, Deutschlands derzeit populärste Rapper, sind mit einem ihrer Hits vertreten. Sie bleiben gut gelaunt, trotz Weltuntergang. Und wir singen im Atomschutzbunker. KIZ, eine deutsche Hip-Hop-Formation aus Berlin mit den Rappern Tarek, Maxim, Nico und ihrem Disc-Jockey DJ Kraft. Musik verarbeitet Gefühle, Ängste und wird damit zum Integrationsmedium. Das waren die Pop-Stories von Klaus Walter in hr-info wissenswert. Heute zum Thema Exodus, Flucht, Vertreibung und Aufbruch in ein neues Land. hr-info wissenswert finden Sie immer auch als Podcast auf hr-inforadio.de. Übrigens, alle Wissenswertsendungen stehen für hessische Schüler und Lehrer kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Auf dem Wissensportal des Hessischen Rundfunks wissen.hr-online.de. Mein Name ist Heike Liesmann.